Musikantenstadl. In matten Augen glänzt die Studiosonne. Ein Rüschenbalg kräht im Tapetenwald und alles schunkelt sich in beige Wonne, ein Hirschhornknopf von einer Hose knallt. Ein Mottenschwarm entflieht den Kampferdünsten, ein Jodler schlüpft aus einem Dekolleté, der Saalschutz fantasiert von Feuersbrünsten, ein Stützstrumpf blickt verliebt auf ein Toupet.